Auf Einladung des russischen Außenministeriums besuchte die Expertendelegation des Außenministeriums der TVRK unter Leitung vom Leiter der ersten Europaabteilung Oh Sung-ho am 5. Juni Moskau. Die Delegation führte mit dem Leiter der ersten Asienabteilung des russischen Außenministeriums, Andrei Borisowitsch Kulik, ein Gespräch. Beim Gespräch wurden die Meinungen in Bezug auf die gespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht und die Fragen über die stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen im Einklang mit dem Geist der Vereinbarungen und gemeinsamen Dokumente auf der höchsten Ebene beider Länder tief eingehend besprochen. Der Plan für Austausch zwischen den Außenministerien der TVRK und der Russischen Föderation 2017-2018 wurde abgeschlossen. Kim Hyung-jun, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der TVRK in Russland, und Igori Morogulov, Vizeaußenminister Russlands, unterzeichneten den Austauschplan. Die beiden Seiten vereinbarten, nach dem Austauschplan durch engen gegenseitigen Verkehr und Kontakt und intensive Zusammenarbeit die Entwicklung der allgemeinen bilateralen Beziehungen aktiv zu forcieren.